Deutschlandfunk, Medias Res. Es gibt Worte, die sollten Journalisten vermeiden, denn sie enthalten eine Wertung. Flüchtlingskrise zum Beispiel oder Datenkrake. Der Konzern Facebook wird ja gern Datenkrake genannt, was wenig objektiv ist. Andererseits, wenn wir uns die Nutzerzahlen dieses Unternehmens ansehen und die Vorwürfe in Sachen Datenweitergabe, dann ist das Bild einer Krake, die mit ihren Armen Informationen sammelt, nicht ganz so abwegig. Jeder zweite der deutschen Onliner ist bei Facebook. Und unter den sozialen Netzwerken hat der Dienst hier einen Marktanteil von mehr als 90%. Und das ist möglicherweise, ich zitiere, in einem kartellrechtlichen Sinne marktbeherrschend. Das sagt der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mundt. Und deswegen führt das Amt derzeit ein Verfahren gegen den US-Konzern Facebook. Kollege Stefan Römermann aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion, wir sollten da ein ganz bisschen Klärung in das Thema bringen. Vielleicht fangen wir mal da an. Was bedeutet in einem kartellrechtlichen Sinne marktbeherrschend? Das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Man muss da natürlich zum einen mal fragen, was ist eigentlich ein Markt und um welchen Markt geht es jetzt konkret? Eigentlich ist ein Markt, da wird irgendwo Geld hin und her getauscht, irgendwo bezahlt jemand was, gibt Waren dafür. Facebook bietet seine Plattform für die Nutzer ja kostenlos an. Da fließt also kein Geld und eigentlich galt im Kartellrecht lange Zeit so eine Regel, die hieß, wo kein Geld fließt, da ist auch kein Markt im Sinne des Kartellrechts. Facebook verdient sein Geld mit Online-Werbung. Jetzt könnte man sagen, eigentlich sind gar nicht wir Nutzer die eigentlichen Kunden von Facebook, sondern eigentlich sind die Kunden die Werbetreibenden, also die Firmen, die Werbung bei Facebook schalten wollen, die also eben für die Werbung dann auch tatsächlich bezahlen. Die haben aber nur gerade auch Auswahl, denn der Online-Werbemarkt, ja, der ist zwar schon recht stark von großen Firmen dominiert, nämlich von Facebook und von Google, aber es gibt eben da tatsächlich eine Alternative. Man muss eben nicht bei Facebook Werbung schalten, man kann das bei Google machen, man kann das auch noch bei ein paar kleineren Firmen machen. Jetzt hat sich da gesetzlich ein bisschen was getan. Es gibt vereinfacht gesagt eine neue Regel, die sagt, das Kartellamt kann zukünftig auch prüfen, wenn in Märkten mit Daten bezahlt wird. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ich glaube, auf die Basis kann man es bringen. Und deswegen hat sich das Kartellamt tatsächlich jetzt auch nochmal die Nutzerseite bei Facebook genau angeschaut und hat sich da rausgepickt, eben tatsächlich den deutschen Markt für soziale Netzwerke. Also wirklich nur auf Deutschland bezogen geguckt. Und da hat Facebook, Sie haben es gerade gesagt, einen Marktanteil von rund 90%, rund 20 Millionen deutsche Nutzer schalten das Netzwerk täglich ein. Und das bedeutet allerdings auch für die Nutzer, dass sie nicht einfach so wechseln können. Natürlich, es gibt andere Angebote, aber da sind eben nicht so viele Menschen, nicht so viele von meinen Freunden. Wenn ich also zu einer anderen Plattform wechsle, habe ich da also überhaupt nicht mehr das gleiche Nutzererlebnis, sage ich mal. Okay, zwei Sachen habe ich verstanden. Das heißt, es muss jetzt erstmal eine Art rechtliche Grundlage geschaffen werden oder die wurde geschaffen, um überhaupt in der Lage zu sein, Facebook dementsprechend zu überprüfen. Und die Überprüfung, das habe ich richtig verstanden, ist jetzt quasi gerade im Gange, aber noch nicht abgeschlossen. Genau, die ist momentan noch im Gange. Das dauert noch eine ganze Weile, bis das jetzt tatsächlich abgeschlossen ist. Das geht jetzt noch eine Weile hin und her. Und wie genau prüft das Bundeskartellamt das? Sie hatten das jetzt gerade schon grob erklärt, ich habe es aber noch nicht verstanden. Im Wesentlichen läuft das vom Schreibtisch aus. Das ist ein Verwaltungsverfahren. Da werden dann Briefe verschickt mit Fragekatalogen. An die Kunden oder an die Nutzer? Erstmal tatsächlich an die betroffenen Firmen, also an Facebook, an Konkurrenten von Facebook. Und das muss man sich jetzt nicht so wie so einen kurzen Fragebogen, den man mal mit zwei, drei Fragen beantworten kann. Der Pressesprecher vom Kartellamt meinte, da muss man von Telefonbüchern sprechen. Also das sind schon richtige Wälzer, die da hin und her geschickt werden. Fette Schriftsätze. Und in dem Fall wurden jetzt aber tatsächlich auch die Nutzer selbst befragt. Da gab es dann auch noch eine große Nutzerumfrage, um eben auch solche Netzwerkeffekte herauszufinden. Also will heißen, kann ich tatsächlich einfach so zu einem anderen Netzwerk wechseln oder bringt das mir nichts? Jetzt klang die Ausführung des Präsidenten des Bundeskartellamtes schon recht, ich sag mal, bedrohlich. Das heißt, gibt es da von ihm aus oder von Seiten des Bundeskartellamtes schon eine Einschätzung? Hat Facebook möglicherweise eine marktbeherrschende Stellung? Ja, das Kartellamt hat schon im vergangenen Dezember so eine vorläufige Einschätzung, so eine Art Zwischenbericht rausgeschickt. Und in der heißt es eben tatsächlich, Facebook sei nach bisheriger Erkenntnis marktbeherrschend auf diesem eng umgrenzten Markt, deutschen Markt für soziale Netzwerke. Und es heißt auch in diesem Bericht, dass Facebook seine Marktmacht da eben missbraucht hätte und die Nutzer quasi gezwungen hätte, zuzustimmen, dass man einfach so Daten sammeln kann. Also relativ viel Daten sammeln und Daten auch sammeln darf aus sogenannten Drittquellen. Also beispielsweise auf Webseiten, auf denen diese Gefällt-mir-Button eingebunden sind. Wenn ich so eine Seite besuche, werden auch automatisch Daten an Facebook übermittelt. Aber auch beispielsweise dürfen Daten von WhatsApp oder Instagram eben auch mit Facebook-Daten zusammengeführt werden. Und genau diesen Punkt findet das Kartellamt sehr, sehr bedenklich. Weil es da um Missbrauch geht. Weil die Nutzer letztlich nur die Wahl hätten, friss Vogel oder stirb, stimmen diesem Gesamtpaket zu, diesen Datenschutzbestimmungen oder verlass das Netzwerk. Und Facebook hat inzwischen auch darauf jetzt schon geantwortet. Das wird jetzt noch mal ein paar Mal hin und her gehen und das Ganze zieht sich sicherlich auch noch ein paar Monate hin. Man weiß ja, wie das bei anderen Konzernen abgelaufen ist, wenn das Kartellamt eingegriffen hat. Also es könnte ja durchaus, das wäre jetzt zumindest meine Einschätzung, bedrohlich werden für Facebook, zumindest Facebook Deutschland. Naja, also man hat da immer so diese Millionenstrafen im Hinterkopf, die da teilweise verhängt werden, diese Bußgelder. Das ist in so einem Missbrauchsverfahren wie hier sehr unwahrscheinlich, denn das ist tatsächlich auch für das Kartellamt recht aufwendig. Meistens werden in solchen Missbrauchsverfahren, wie es das in diesem Fall eben ist, versucht durch, ich sag mal, Vorschriften, durch Regulierungsvorschriften im Kartellamt versucht, dass die Firma ihr Verhalten ändert und dafür sorgt, dass einfach ein bestimmtes Verhalten abgestellt wird. Das funktioniert ähnlich wie beim Strom- und Telekom-Markt, dass dort eben auch die Bundesnetzagentur den Unternehmen Regeln auflegen kann. Gibt es einen konkreten Termin, wann eine Entscheidung gefallen sein wird? Nein, die gibt es noch nicht. Das wird sich noch eine ganze Weile hinziehen. Das Bundeskartellamt führt derzeit ein Verfahren gegen den US-Konzern Facebook und was das bedeutet, beziehungsweise auch für Facebook bedeuten könnte. Darüber habe ich mit dem Kollegen Stefan Rümermann gesprochen. Dankeschön.